So, wollen wir doch mal sehen, ob der Arzt Radolf wieder hinkriegt. Und was haben wir denn für ein Aua-Aua? Die Nase läuft, Herr Doktor. Und das Fieberthermometer glüht. Ich habe eine Grippe. Die Diagnose überlassen Sie bitte mir, ja? Also gucken wir beide mal. Nase läuft. Fieberthermometer, ist das heiß. Meine Diagnose, Sie haben zweifellos eine Grippe, Herr Rotor. Ach ja, gut zu wissen. Ja, dann schauen wir mal, was so in meinem Köfferchen da ist. Da hätten wir ein paar hübsche rote Tabletten gegen, habe ich jetzt vergessen, aber dafür sind sie natürlich nicht gerade billig. Oh, ich habe sowieso gerade nicht viel Geld. Ich bin ja krank und da kann ich nicht... Oder hätten Sie vielleicht lieber die blauen Tabletten? Manche Leute bevorzugen blaue Tabletten, weil das dann besser zu den Gardinen passt. Aha. Die kosten allerdings noch mehr als die roten. Haben Sie auch gelbe? Selbstverständlich. Aber die verkaufe ich Ihnen ungern. Gelb ist im Moment sowas von unmodern. Aha. Außerdem sind sie noch teurer als die blauen. Und die da... Die Weißen, was kosten die? Das sind die Ersatzknöpfe für meinen Arztkittel. Wieder etwas preiswerter, ne? Dann geben Sie mir die bitte. Wunderbar. Also dreimal am Tag zwei Stück mit viel Wasser einnehmen und dann sind Sie in einer Woche topfit. Und wenn ich sie nicht nehme? Tja, dann, mein lieber Herr Rotor, dann dauert es 7 Tage.